sich Frauen auf der Straße, die so schön sind, dass es weh tut, und dann fällt mir wieder ein. Ich kann es noch so sehr probieren, Haare schneiden und blondieren, hungern und mich operieren, so schön werde ich nie sein. Des einen Kokain ist für mich Flaschensymmetrie, hohe Wangen, Knochen, volle Lippen, nichts in ihrem Blick. Du sagst, du liebst mich, doch ich glaube dir nicht, es gibt so viele schönere Frauen als mich. Du glaubst, ich lieb dich, doch ich liebe dich. Wieder sich Männer oder nicht-binäre Leute auf den Straßen, in der Stadt und in der Bahn. Und ich will auf ihre Schüsse, will sie fressen, wenn wir küssen. Vielleicht können sie mir geben, was du mir nicht geben kannst. Könnte ich Jugend konservieren und mir spritzen, würde ich 24/7 an der Nadel sitzen. Du sagst, du liebst mich, doch ich glaube dir. Doch ich liebe nur mich. Es gibt so viele schönere Männer als dich. Spieglein, Spieglein an der Wand, bin ich zum Mitzimmers verdammt. Wie soll ich mich zufrieden geben? Ich hab nur dieses eine Leben. Und da draußen gibt es tausend mindestens, die schöner sind. Du sagst, du liebst mich, doch ich glaube dir nicht. Es gibt sich Männer oder nicht-binäre Leute auf den Straßen, in der Stadt und in der Bahn. Und ich will auf ihre Schüsse, will sie fressen, wenn wir küssen. Vielleicht können sie mir geben, was du mir nicht geben kannst. Könnte ich Jugend konservieren und mir spritzen, würde ich 24/7